Baby. Du bist wie ein Moped in der Nacht, das einen Auspuff verloren hat. Du bist ein großer Dampfer in der Pfütze, in der ich sitze, in der ich sitze. Oh Baby, du bist nicht alleine. Der die Flasche ziert. Du bist der Gürtel, der mich schnürt. Du bist der Tropfen Wasser in der Wüste. Auf meinem Nachttisch, da steht von dir die Wüste. Oh Baby, du bist nicht alleine. Du hast noch uns beide. Du liebst mich und ich liebe mich. Alle denken nur an sich. Ich denke nur an dich. Das Größte auf dieser Welt. Ich liebe dich mitsamt deinem Feld. Dein Herz ist mein und mein Herz ist rein. Eben so soll es sein. Oh Baby, du bist nicht alleine. Du hast auch uns beide. Du liebst dich und ich liebe mich. Alle denken nur an dich. Ich denke nur an dich. Das naht versiegt. Du bist die Quelle, die mich belügt. Du bist das Gold, das ich geraubt. Du bist der Stern, den ich selbst gebaut. Oh Baby, du bist nicht alleine. Du hast auch uns beide. Du liebst dich und ich liebe mich. Alle denken nur an sich. Thank you.